Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich freue mich überhaupt, dass ich diesen freundlichen Gesichtsausdruck habe. Das war heute Morgen noch nicht so, weil wie der ein oder andere von euch ja wahrscheinlich mitbekommen hat, trinke ich seit gestern um 9:15 Uhr ungefähr keinen Kaffee mehr. Da habe ich meinen letzten Kaffee getrunken. Dann war ich bei der Zahnreinigung und seitdem habe ich dem Zeug jetzt abgeschworen, weil ich ja auf der einen Seite der Medaille weiß, dass es irgendwie eine Abhängigkeit ist und das will ich nicht. Ich will meinen eigenen Weg gehen und dazu gehört für mich auch nicht zu rauchen, keinen Kaffee zu trinken. Also beziehungsweise, ich habe es schlecht gesagt, von nichts abhängig zu sein. Genau. So, es ist nichts dagegen zu sagen, zu rauchen, wenn man eine rauchen kann und es dann wieder lassen kann. Oder Kaffee zu trinken, wenn man Kaffee trinken kann und es dann wieder lassen kann. Ich komme nur aus so einer. Also ich habe früher als Autoverkäufer gearbeitet und dann ist Kaffee beispielsweise, das geht da weg, das Zeug wie fließend Wasser. Also das ist verrückt. Ja, und da muss man ja auch, und da kenne ich auch eine Abgrenzung. Also da gibt es für mich eine schöne Grenze zwischen Genuss und Missbrauch. Es ist ja wie beim Rauchen, sage ich mal. Wenn du jetzt schaffst, tatsächlich auf einem schönen Abend mal ganz entspannt, einfach auf dem Samstagabend mal zum Beispiel eine Zigarette zu rauchen. Und dann machst du sie aus und dann ist das Thema für dich durch. Dann machst du die nächsten 7 Monate keinen Kopf mehr drum. Dann würde ich sagen, ist das Genuss. Aber dieser Genuss switcht ja schnell rüber zum Missbrauch und dann rauchst du halt 15, 20 Kippen am Tag und dann bist du lange nicht mehr in der Welt des Genusses. Und genauso verhält sich das mit dem Kaffee halt auch, meiner Meinung nach. Ich habe ja nicht einen Kaffee am Morgen getrunken, sondern einen so eine französische Presse. Das sind gut 3 Tassen Kaffee. 2 Stunden später nochmal, 2 Stunden später nochmal, 2 Stunden später nochmal. Ja, so. Ich will das alles nicht mehr. Einmal will ich, dass die Zähne weiß bleiben, andererseits will ich auch keine Abhängigkeiten mehr. Und wie man heute Morgen gemerkt hat, das war ganz extrem. Also ich hatte so einen richtigen Nebel im Kopf, so einen richtigen schönen Nebelschleier mit starken Kopfschmerzen. Das hat sich jetzt schon wieder ein bisschen gelegt. Also schon verrückt, also, dass es einfach so von Kaffee ausgelöst wird. Ich gehe mal davon aus, dass es morgen, übermorgen besser wird und ich gehe den Weg eisern bis zum Ende. Da wird nicht zurückgewichen. Ja, so viel zu dem Update. Ich nenne das heutige Coaching-Video, darf ich mal dein Handy haben? Oder, also so werde ich wahrscheinlich die Überschrift nennen, ich bin mir noch gar nicht so sicher. Im Endeffekt geht es darum, oder ist eine heutige Beziehung mit Smartphones überhaupt noch möglich? Und das ist, da kann ich euch tolle Sachen zu oder interessante Dinge zu erzählen. Zum einen erstmal nicht meine Freundin, sondern eine Freundin von mir, die ist dieses Paradeexemplar und die hat extremste Handy-Paranoia. Wenn man mit ihr unterwegs ist oder am Tisch sitzt und nur mal kurz was googeln will und dann fragt man sie, weil es gerade zum Thema passt oder dergleichen, oh, ja, Smartphones, ne? Dann fragt man sie, darf ich mal kurz dein Handy haben, um was zu googeln? Sehr ungern rückt sie das dann raus. Und wenn man dann irgendwie mit ihrem Handy im Gange ist und irgendwas googelt, weil ich mache ja nichts anderes, ich wollte wirklich nur was googeln, was interessiert mich, was dieses Mädchen da auf ihrem Handy hat, dann merkt man schon, wie nervös sie wird. Die hält das keine 60 Sekunden aus und muss dann sagen, ja, jetzt will ich aber mein Handy mal wieder haben. Ich sage, hey, ich bleib locker, ich google doch hier nur kurz was. Hier guckt, sage ich, google nur was, bleib ruhig. Ja, du weißt, ich kann das nicht ab, wenn irgendwer anders mein Handy hat. Ja, sage ich, aber ist doch nichts, sage ich. Ich google doch nur. Und nach 1 Minute und 30 Sekunden verliert die, jetzt gib mir mein Handy wieder. Dann fängt die an, richtig den Verstand zu verlieren, wenn ich ihr Handy in der Hand habe und sie kann das Display nicht sehen. Und hat natürlich, wie die meisten Frauen, auch diesen Fingercode, dieses Zeichencode da drin, dass man da keinen Zugang zu dem Gerät haben kann, wenn das irgendwie auf dem Tisch liegt. Das ist permanent gelockt. So. Ich hatte mein Handy nie gelockt. Das war bei mir nie der Fall. Ich habe es jetzt nur quasi, weil dieses neue Telefon hat halt diesen Daumenabdruck hier, dieses mit Fingerabdruckscanner. Und das habe ich jetzt nur davor gemacht für den Fall der Fälle, weil ich habe jetzt hier einfach zu viel auf diesem Smartphone, was jetzt hier zusammenläuft. Insbesondere jetzt auch den YouTube-Kanal zum Beispiel. Ich kann jetzt von dem Handy auch da rein und könnte mir, wenn ich jetzt das Handy verliere und ich hätte jetzt keinen Fingerabdruck vor, hätte der andere dann Zugriff drauf. Und deswegen habe ich jetzt einen Lock drauf. Den Lock habe ich aber erst seit 2 Monaten. Also vorher hatte ich meine Handys nie geschlossen, weil ich ja völlig entspannt bin. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, sie hat ihr Handy schon seit Jahren, seitdem ich die kenne, immer gelockt. Und wenn ich das in die Hand nehme, verliert sie fast den Verstand. Und da habe ich einfach mal in einer ruhigen Minute drüber nachgedacht. Und es ist ja auch völlig klar, warum sie den Verstand verliert. Auf diesem Handy läuft alles zusammen, was sie hat. Alle ihre Kommunikation, wenn sie rumtindert, wenn sie mit irgendwelchen Männern im Gange ist, wenn sie Fotos verschickt von sich oder von anderen Fotos bekommt, was auch immer bei ihrem WhatsApp los ist. Ich gucke ja nicht rein. So, da bin ich also wirklich vertrauenswürdig. Wenn ich das Handy nehme, würde ich dieses Vertrauen nicht missbrauchen und irgendwo reingucken. Zumal es mich auch gar nicht interessiert. Also es wäre mir völlig egal. Oh, kein Kaffee, Leute. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Irgendwas muss man ja immer trinken. Ah, sieht gut aus. So, jedenfalls, ja, so ist das. Und deswegen verliert sie halt wirklich, will sie das nicht. Und das lässt halt für mich tief blicken, was sie da auf ihrem Handy im Gange hat. Ja, also da wird so einiges im Gange sein. Also wenn man das jetzt mal wirklich analysieren würde, würden wahrscheinlich so einiges zutage kommen. Ja, so viel dazu. Und was ich auch gemerkt habe bei vielerlei Mädchen, ihr könnt auch viel daraus lesen, wie die mit ihrem Handy-Display umgehen. Also ob das Telefon immer mit dem Handy-Display nach unten liegt zum Beispiel. Oder ob das Ding immer zugeklappt ist. Oder ob sie, wenn sie damit im Gange sind, immer von euch abgewandt sind. So, also mir ist das auch mal aufgefallen. Und das ist mir sogar bei meiner Ex-Freundin einmal aufgefallen. Da saßen wir im Wohnzimmer. Aber ich habe mir das nicht so richtig. Das ist, wie gesagt, ich habe so viel in meinem eigenen Kopf zu tun quasi. Das ist mir auch wichtiger. Deswegen habe ich ja auch die Eier, mich von meiner Freundin quasi zu trennen und zu gehen. So, das ist für mich völlig normal, das zu machen. Wenn es dann wirklich reicht, dann reicht's. Und ich habe da auch einen immensen Preis für bezahlt. Da werde ich auch mal in einem anderen Video drauf eingehen. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe sie auch mal gesehen, wie sie im Wohnzimmer mit dem Display so leicht von mir abgewandt. Und ich habe mir einfach nichts dabei gedacht, ich Idiot. So, aber wenn ich das im Nachhinein drüber nachdenke, wie das Handy immer so ein... Ich saß da und das Handy hatte immer so einen leichten... So, da saß ich und das Handy hatte immer so eine leichte Tendenz nach da. So eine ganz leichte. Nur so, dass ich das Display auch... Ich wollte zocke, keine Ahnung, aber so war das halt. Und da müsst ihr darauf achten, wie die Frauen mit ihrem Handy-Display umgehen. Und das spricht, jetzt bin ich wach, jetzt sehe ich das ganz genau. Vorher habe ich das alles überhaupt nicht so vernünftig realisiert. Aber da könnt ihr viel daraus lernen, wie die mit ihrem Handy-Display, in welche Richtung und was genau, wie. Da kann man viel daraus lesen. Und den Rest könnt ihr euch selber zusammenbauen, was dann da los ist. Da brauche ich gar nicht näher drauf eingehen. Ja, und da bin ich auch der Meinung, das ist auch für unsere, diese Dinger gibt es ja noch nicht so lange. Ich weiß gar nicht genau, wann hatte ich denn mein erstes Handy? Mein erstes Handy hatte ich, glaube ich, 2002. Nokia 3310 oder sowas mit diesen Tasten mit Snake drauf. Da gab es noch diese verschiedenen Covers in bunten Farben, das war ein mega Hype. Und da musste man seine SMS noch so tippen, aber jede SMS kostete 19 Pfennig. Oder waren das schon Cent? Keine Ahnung. Jedenfalls kostete jeder SMS Geld. Da hat man sich überlegt, wie viel man schickt, sonst kommt am Ende die Rechnung. Und das war noch nicht so unlimited wie heute. Und da war das auch alles noch nicht so ausgeprägt. Aber ich würde vorsichtig sagen, das heutige Smartphone ist quasi, damit hat man die moderne Beziehung oder beziehungsweise diese Beziehung, wie wir das von früher kennen, sofern es das jemals gab. Weil Female Nature wird damals nicht anders gewesen sein als heute. Heute haben wir es nur offen auf dem Tablet liegen und können es uns alle angucken. Aber ich würde mal sagen, durch diese Smartphones, also, oder um es anders zu sagen, noch nie konnte die Frau mit so vielen Männern gleichzeitig ins Bett gehen. So einfach ist es. Sie geht ins Bett, ihr seid noch unterwegs, sie hat ihr Smartphone dabei. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Das geht den ganzen Abend so. Tick, tick, tick, tick, tick, tick. Die kriegen die Dinger gar nicht mehr aus der Hand. Aber komischerweise, wenn du anrufst, gehen sie nicht ran. Obwohl sie, jedes Mal, wenn du sie siehst, haben sie ihr Smartphone bei sich und in der Hand und tippen drauf rum. Aber wenn du anrufst, gehen sie nicht ran. Verrückt. So. Deswegen, ja. Guckt weiter meine Videos, da geht es auch darum, dann versteht ihr irgendwann die gesamte, was mir widerfahren ist, warum und wieso. Ja. Also das ist schon spannend. Und da bin ich auch der Meinung, sind diese Smartphones, die öffnen ja Tür und Tor. Die Frauen kriegen ja Aufmerksamkeit ohne Ende. Dementsprechend pusht das ihre Hypergamie durch die Decke. Weil Klar, da ist der Nächste, der hat eine noch aufgepumptere Brust, noch einen besseren Waschbrettbauch, noch besser in Zähne, noch besser. Ich nenne das anaboles Licht. Das haben wir im Fitnessstudio auch. Wenn das Licht in einem gewissen Winkel, dann auf den Arm mit dem Schatten und wenn du dann so guckst und dann denkst du, oh ja, dann siehst du hier die Fasern anders als so oder so. Das hängt dann genau mit dem Lichteinfall zusammen. So. Und da arbeiten die mit und auf diesen Fotos, wie bei den Frauen, dann sehen die auch toll aus. Die ziehen ihre Bäuche ein und alles ist wunderbar in Szene gesetzt. Alles Hokuspokus. Wenn ich die Weiber hier langlaufen sehe, wenn ich die im Gym sehe, die sehen trotzdem, manche sehen gut aus, keine Frage, aber nicht gut genug, also dass es sich lohnt, den Preis dafür zu bezahlen. Was auch immer für ein Preis das ist, am Ende wird es die Seele sein, meine kriegen sie nicht mehr. Ja, falls ich heute ein bisschen, ne, ist ein bisschen nicht so einfach heute, ohne das normale Mindset, sage ich mal, das man sonst so hat mit dem Kaffee. Aber das wird sich schon wieder normalisieren. Ja, ich denke, meine Message ist klar. Achtet ruhig mal drauf. Und da bin ich auch wirklich der Meinung, dass das Smartphone so dahingehend die moderne Beziehung quasi... Ja, das ist nichts. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Also, das ist Tofu. Und ja, ich meine, es ist Punkt, Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen. Schreibt mir wieder gerne was in die Kommentare. Danke für euren Support, wirklich. Das ist echt krass. Gebt mir einen Daumen hoch, bitte. Wir müssen diesen einen Daumen runter irgendwie in den Griff bekommen mit vielen Daumen hoch. Da danke ich euch für. Lasst mir ein Abo da. Und wir sehen uns morgen, Leute. Schönen Abend. Tschüss.